Jetzt habe ich alles aufgeschrieben, was von mir aus noch zu sagen war. Und das war ja gar nicht viel. Jetzt ist's auf dem Papier geblieben, völlig deutlich und ganz klar, soll gehen, wohin es will. Ich steck den Brief in eine Flasche rein und stelle mich ans Meer, so als ob's der Briefträger wär. Soll es sein? Die Wellen tanzen mit dem Wind, die Fische fahren Karussell und springen auf und ab. Oh, weil wir weit auseinander sind, überbringt er jetzt das Wasser schnell, was ich ihm übergab. Ich werf die Flasche in das Wasser rein, der Wind steht Nord-Nord-Ost. Na dann, mach's mal gut, Flaschenpost. See you.